bailar, bailar. Sie sagt no lo sé. Mir, Baby, rave mit mir. Lass uns zusammen in das Sonnenlicht des Olymps.